Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, jak szamlar, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne und Freies Radio Salzkammergut. Und der Taxler heißt wie immer Martin Auer. Wo darf's heute hingehen? Einmal rundherum und wieder zurück? Gern. Die Fuhr ist mir am liebsten. Kennen Sie den schon? Ach so. Im Kassettenrekorder habe ich heute Musik vom Golden Festival in Brooklyn. Die machen da jedes Jahr sein Balkan-Musikfestival. Veranstaltet wird das von der Zlatne Uste Balkan Brass Band. Habe ich vom Free Music Archive. Also, kennen Sie den schon? Warten Sie, wenn Sie Witze mögen, suchen Sie doch einmal im Internet Trifft der Grün den Blau? Da erzähle ich jüdische Witze, ist ein Podcast, gibt's auch auf iTunes natürlich. Also, kennen Sie den schon? Fragt einer den Herrn Balaban, was ist vollkommen egal? Absolut egal ist es, antwortete Herr Balaban, von welchem Ende man beginnt, Dreck zu fressen.

Auf welcher Seite hat ein Pferd die meisten Haare? Fragte Herr Balaban seine Freunde. Als keiner die Antwort wusste, sagte er, na, auf der Außenseite natürlich. Thank you. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Zlatne Uster, A Hawk and a Hacksaw, Ensemble Mastika, Jova and the Contraband, Panics und Fishtank Ensemble. Das Buch Herr Balaban und seine Tochter Zelda ist bei Belz und Gelberg erschienen, als Taschenbuch bei Herder und ist jetzt als E-Book erhältlich. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Igeceler, Bonsoiree.